Telekom Fernsprechkabine Maybach Ufer 13 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein sich im Aufbau befindlicher Marktstand, der allerdings hier schon einen fahrbaren Ständer mit 5 Rollen aufgestellt hat, an dem sich Modeschmuck befindet. Genauer gesagt Ketten in allen Farben und Variationen mit Lederbändchen oder mit merkwürdigen silberblauen Perlen. Rosa ist stark vertreten, aber auch Holzketten, merkwürdige gelbe Ketten und ja, sehr geschmackvolle, was wird das sein, halbe Kopftücher oder sowas. Ansonsten, außer zahlreichen Marktleuten, die hier alles Mögliche aufbauen, unter anderem gegenüber einem riesigen Obststand, der hier mit europalettenweise Obst beliefert wird, keine besonderen Vorkommnisse. Also es gibt vielleicht noch ein Vorkommnis, dass hier gerade ein Dixie-Klo-Auto angekommen ist, der ein Dixie-Klo ausgetauscht hat. Und es sieht aus, als würde einer der Service-Menschen das Dixie-Klo jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Ja, soweit. Ahoi.